An der Hoftür mit zartes getönter Blume, herzförmgen Blatt und Saatgrün, da brech ich ein Blüte und dass ich ständig dir singen wollt, o Heil und heiler Tod. Und losen sollen überall sein, o Tod, wie ich denke, dich völlig mit Rosen und frühen Lilien. Ich saß untertags und mir ansah, was vorging ringsum, wie das Feld lag im Licht des Lenz und der Bauer den Acker bebaut. und die Landschaft, wie sie unbewusst sich erstreckt, mit den Seen und Wellen ihrer himmlischen und luftigen Schönheit. Nach verstörten Winden und Gestirn unter dem Himmelsbogen eines Nachmittags sich dehnend und mit Stimmen von Frauen und Kindern. Die reichen Meere Ströme, die beladene Flotten dort ziehen, wie der Sommer sich nach voller Reichtum und die Felder hallen in Arbeit, wie in zahllosen Häusern man fährt, jeder beschäftigt ist, vielerlei Dingen mit des Tags Verrichtungen. Ihr stampft in den Straßen, stampft in dem Staat gefährlich. Aber erscheint alles bedeckend, alle umhüllend, ich mit allen in anderen zugleich. Die schwarze Wolke er bedrückte zu. Seite wandelt mit mir. Person zu verschenken ist selten in mir. Ein blauer Vogel freut, den Führungsdreieck am Rahmen und sang für uns in Hymnus des Todes. Einen Fels für Tiefem Höhlicht das Duften feuchte des Rohrdichts. Sich mein inneres Auf und Sinn. Panoramen bewegter Visionen. Thank you. des einsamen Vogels sang. Und das herrliche Lied meiner Seele, du singenes Lied frei, ein mächtiger Psalm in der Nacht aus Fernen Yeah.